Seit 13 Jahren ist Benjamin Netanyahu Ministerpräsident von Israel und bei den vorgezogenen Neuwahlen möchte er sich eine fünfte Amtszeit sichern. Er wäre dann länger im Amt als Staatsgründer David Ben-Gurion. Allerdings droht ihm eine Anklage wegen Korruption und in den letzten Umfragen hatte das Bündnis Blau-Weiß seines Herausforderers Benny Gantz vorn gelegen. Benjamin Hammer in Tel Aviv. Es scheint ja das erwartete Kopf-an-Kopf-Rennen zu sein. Bleibt es für den Moment dabei? Ein klarer Sieger ist nicht in Sicht? So ist das und wir werden uns noch mindestens bis morgen früh gedulden müssen, bis wir weitere Details erfahren. Das liegt daran, dass im Moment nur die Prognosen, keine Hochrechnungen, Prognosen der drei großen israelischen Fernsehsender vorliegen, die auch nicht aktualisiert werden. Also ein bisschen anders wie in Deutschland, wo man ja am Abend schon eher erste Details absehen kann. Benny Gantz und Benjamin Netanyahu erklärten sich beide zu Wahlsiegern. Damit können wir aber auch erstmal nicht viel anfangen, denn es ist wirklich knapp. Der Sender Kan zum Beispiel öffentlich-rechtlich sagt 37 Parlamentssitze für das Wahlbündnis Blau-Weiß voraus von Benny Gantz und 36 Sitze für die Likud-Partei von Premierminister Netanyahu. Das ist schon kompliziert, aber dann wird es ja bei der Frage, wer eine Regierung aufstellen kann, auf die Koalitionspartner ankommen, da wird es noch komplizierter. Benjamin Netanyahu verliert, jedenfalls sein Likud-Block verliert Stimmen und er wird doch Ministerpräsident. Ist das ein mögliches oder eher ein wahrscheinliches Szenario? Das ist, wenn wir uns dann doch diese drei Prognosen anschauen und davon ausgehen, dass sie sich weitgehend bewahrheiten, ein realistisches Szenario. Netanyahu muss nicht die stärkste Kraft sein. Relevant ist, wie die politischen Lager aufgestellt sind. Und da gibt es dann doch deutliche Hinweise, dass Netanyahu auf ein rechtes bis religiöses Bündnis setzen kann. Hier die Prognose von Kahn, 64 von 120 Sitzen für die politisch rechten und religiösen Parteien, von denen die meisten fast alle gesagt haben, wir wollen mit Netanyahu zusammenarbeiten und nur 56 von 120 Sitzen für das Mitte-Links-Lager. Aber auch da müssen wir wieder vorsichtig sein, denn es gibt mehrere Parteien, die es vielleicht gar nicht über die 3,25%-Hürde schaffen. Die gilt hier in Israel. Zum Beispiel auch die Partei Neue Rechte von Naftali Bennett und Ayelet Shaked, aktuell Minister, beide in der Regierung. Die haben diese neue Partei erst vor kurzem gegründet. Es könnte sein, dass sie sich ja, politisch verzockt haben und nicht in die Knesset einziehen. Sie haben gesagt, eine der Prognosen jedenfalls sieht voraus, dass 64 Stimmen für das Bündnis von Likud und den anderen kleineren Parteien zustande kommen könnte. Das wäre dann mehr als die Mehrheit von 61 Stimmen, die gebraucht würden. Was wäre sozusagen das Szenario? Werden sich diese kleinen, diese religiösen Parteien, mit denen sich Benjamin Netanyahu dann verbünden würde, werden die einen hohen Preis verlangen für eine Regierungsbeteiligung und dafür, dass sie Benjamin Netanyahu eben eine fünfte Amtszeit ermöglichen? Das ist definitiv so. Wenn wir uns die vergangene Legislaturperiode anschauen, dann haben auch kleine Parteien immer wieder drohen können, immer wieder Druck ausüben können. Und Netanyahu, der ja möglicherweise dann doch mittiger ist politisch, als er sich manchmal äußert, war dann doch gezwungen, oft rechtspolitisch zu blinken aufgrund des Drucks dieser kleinen Parteien. Ja, und dadurch, dass wir jetzt zwei Wahlsieger in Anführungszeichen haben. Zwei Kandidaten, die sagen, wir können eine Regierung bilden, kann ein Teil dieser rechten kleinen Parteien natürlich auch hochpokern und Netanyahu gegenüber sagen, wenn du uns nicht möglicherweise sehr gute Ministerposten gibst, wenn wir nicht Folgendes durchkriegen, naja, dann sprechen wir vielleicht mal mit Benny Gantz. Denn Benny Gantz, da sprechen wir immer von einem Mitte-Links-Bündnis. Er hat nicht ausgeschlossen, mit den eher moderateren der rechten Parteien zusammenzuarbeiten. Also, morgen früh könnte da das Verhandeln losgehen und wir könnten am Ende möglicherweise dann doch ein Mitte-Links-Rechtsbündnis von Benny Gantz sehen. Und wenn das so wäre, wir müssen leider spekulieren, Benjamin Hammer, zu diesem Zeitpunkt. Nehmen wir an, Benny Gantz schafft doch den Sieg und kriegt eine Koalition zusammen. Was würde sich in der Politik in Israel ändern? Es Kommt natürlich darauf an, wer dann in dieser Regierung mit drin wäre. Aber nehmen wir mal beispielsweise Kulanu, eine eher mittige rechte Partei, das wäre denkbar. Wenn wir uns beispielsweise die Politik im Westjordanland anschauen, würde sich erst einmal nicht so viel ändern. Auch Benny Gantz sagt klipp und klar, Israel wird die Besatzung des Westjordanlandes nicht beenden. Was sich aber ändern würde, wäre sicherlich der Ton. Netanyahu tritt ja in letzter Zeit vor allem sehr unilateral auf. Er betont die enge Verbindung zu den USA und stellt das Ganze so dar nach dem Motto, ich muss nicht mit der Weltgemeinschaft sprechen, ich muss nicht mit den Vereinten Nationen sprechen, ich muss möglicherweise auch nicht mit den Palästinensern oder den arabischen Nachbarländern sprechen, um beispielsweise Siedlungen im Westjordanland zu annektieren. Benny Gantz hat im Wahlkampf klargemacht, dass er das nicht so sieht, dass er auf mehr Dialog setzt, dass ein Frieden, ein umfassender Frieden in der Region eben nur durch Verhandlungen erreicht werden kann. Das wäre definitiv eine neue Qualität, falls Benny Gantz Chancen hat, der nächste Premierminister zu werden. Informationen live aus Tel Aviv. Vielen Dank, Benjamin Hammer.